lass mich ein Brief sein von dir, Herr Jesus Christ. Nicht durch mich geschrieben, nein, mit deiner eigenen Schrift. Nicht auf Steinern Tafeln und nicht mit einem Stift, sondern in meinem Herzen, damit ich wie du kann sein. Herr, lass mich ein Brief sein, den jeder lesen kann, in klarer Schrift geschrieben, offen für jedermann. Es erzählt von einem Leben, das du hast neu gemacht, eine neue Kreatur ist es schon in mir vollbracht. Herr, lass mich ein Brief sein, worin jedes Wort gewählt, und es spricht von einem Kind Gottes, das deine Gebote hält. Nicht nach Lust und Laune, nein, was wirklich zählt, durch die Liebe gehorsam zu sein und zu leben für dich allein. In dem neuen Bund mit dir zählt kein Buchstabe mehr. In dem neuen Bund mit dir lass mich ein Brief sein von dir, Herr Jesus Christ. Nicht durch mich geschrieben, nein, mit deiner eigenen Schrift. Nicht auf Steinern Tafeln und nicht mit einem Stift, sondern in meiner